Aufgabe 6a. Hallo Mirek, du, hast du ganz kurz Zeit? Kannst du mir noch mal erklären, wie ich die Wände vorbereiten soll? Hallo Václav, ach, du bist schon wieder zu Hause. Alles klar, ich mache kurz eine Pause. Das ist nett von dir. Ich bin gerade mit Bernd in die Wohnung gekommen und wollte ihm alles zeigen und erklären, was wir vorbereiten müssen. Prima, also passt gut auf. Bereitet die Wände gut vor, dann brauchen wir keine extra Grundierung. Moment, ich stelle die Lautsprecherfunktion ein, dann kann er dich auch hören. Sehr gut. Hallo Bernd, gut, dass du auch dabei bist. Hallo Mirek. Also passt auf, ihr beiden. Es ist wichtig, dass die Wände vor dem Tapezieren gründlich gereinigt sind, also einen sauberen, trockenen und vor allem glatten Untergrund für die Tapeten bilden. Also am besten fegt ihr den Staub und die Spinnweben weg. Reinigt also alle Wände gründlich. Gut, das haben wir schon gemacht. Aber was kommt als nächstes? Nun entfernt auch alle losen Teile von den Wänden und entfernt die Abdeckungen von den Steckdosen und den Lichtschaltern. Ah ja, genau. Dazu haben wir auch die Schraubenzieher und so weiter. Aber Václav, schaltet unbedingt zuerst den Strom ab. Die Sicherung, ihr wisst schon. Ja, natürlich, das hatten wir vor. Wir möchten ja keinen Stromschlag bekommen. Gut, dann schaut nach, ob es noch alte Bohrlöcher gibt, in denen vielleicht noch die Dübel stecken. Oh ja, da gibt es einige. Wie können wir diese denn entfernen? So, dafür nehmt ihr einfach eine Schraube und schraubt sie ein Stück weit in den Dübel hinein. Und dann zieht die Schraube zusammen mit dem Dübel aus der Wand. Das klingt einfach. So machen wir das. Danach säubert ihr die Löcher. Am besten saugt ihr mit dem Staubsauger den Staub und die Reste raus. Klar, die Wände sollen sauber und staubfrei sein. Und dann können wir mit dem Spachteln beginnen? Ja, bereitet die Spachtelmasse und die Spachtel vor. Füllt den Eimer mit kaltem Wasser. Du Václav, ich kann jetzt leider nicht weitersprechen. Mein Chef ruft mich. Schaut euch am besten eine Anleitung im Internet an. Dort wird das Spachteln Schritt für Schritt erklärt. Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit mehr.